Gun. My name is Gummy. I come from Bum Bum Bay. I like to party, and this for every day. My name is Gummy. I come from Bum Bum Bay. I like to party, and this for every day. My name is Ben Baker. Der hat auch meinen Wecker. Dann klingelt's in dem Brötchen. So kann ich länger schlafen. Dreimal darfst du lachen. Ich mach schöne Sachen. Unter Palmen und am Strand. Da liegt der Gummibär im Sand. Break.